Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gewährte am 28. April einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass jüngst der israelische Verteidigungsminister wagemutig die höchste Würde der Republik diffamiert hatte. Am 25. April, so sagte der Sprecher, behauptete der israelische Verteidigungsminister bei einem Interview, dass sein Land von der Auseinandersetzung zwischen Nordkorea und den USA direkten Einfluss bekomme. Dabei führte er die höchste Würde der TVRK im Munde. Die unverschämte Äußerung des israelischen Verteidigungsministers ist eine abscheuliche und unverzeihliche Beleidigung unserer höchsten Würde und eine schwere Provokation gegen uns. Israel ist das einzige Land im Mittleren Osten, das unter dem Schutz von den USA illegal und heimlich die Atomwaffen besitzt. Ausgerechnet dieses Land prangert bei jeder Gelegenheit die atomaren Abschreckungsmittel der TVRK an. Damit verfolgt es das heimtückische Ziel, als Friedensstörer im Mittleren Osten, Eroberer des arabischen Territoriums und Hauptverbrecher gegen die Menschlichkeit, die auf sich gerichteten weltweiten Kritiken und Proteste abzulenken. Ausgehend vom prinzipiellen Standpunkt, die Souveränität, die Gerechtigkeit und den Frieden wertzuschätzen, unterstützt die TVRK aktiv den Kampf des palästinensischen Volkes für die Wiedererlangung seines eroberten Territoriums, für die Gründung eines unabhängigen Staates mit Al-Quds als Hauptstadt und für die Gewinnung seiner legitimen Rechte sowie die Anstrengungen von Syrien und der arabischen Völker im Mittleren Osten für die Verteidigung der Souveränität des Landes und für den Schutz der Stabilität und des Friedens. Die Ursache der gefährlichen Situation auf der koreanischen Halbinsel liegt in der feindlichen Nordkorea-Politik der USA, ihren unaufhörlichen atomaren Drohungen und Sanktionen, die von Jahrhundert zu Jahrhundert weiter verschärft werden. Unser Atomwaffenbesitz ist eine unbestreitbare Ausübung des Selbstverteidigungsrechts gegen die Aggression und Provokation der USA. Und unsere nuklearen Streitkräfte sind das Schwert der Gerechtigkeit für den Schutz des Friedens auf der koreanischen Halbinsel und in der Region. Es ist der unerschütterliche Wille und die Natur unserer Armee und Bevölkerung, den Verleumden unserer höchsten Würde nicht zu verzeihen und sie gnadenlos zu bestrafen, egal wer sie sein mögen. Um seine Verbrechen als Eroberer des arabischen Territoriums und Zerstörer des Friedens im Mittleren Osten zu verschleiern, diffamiert Israel boshaft die TVRK. Aber dabei soll es die möglichen schweren Folgen daraus überdenken.